Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um einen der großen Außenseiter der englischen Musikszene. Schon in den 60er Jahren hatte er seine ersten Bands. 1973 fiel er aus einem Fenster, 4 Stockwerke tief, ist seitdem gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Er macht bis heute Musik, gerade vor kurzem ist ein neues Album von ihm erschienen. Unser Thema bis 3 Uhr, Stillstand und Bewegung, der englische Musiker Robert Wyatt. Their organ, dance, and in, and in. Dies ist heute mal wieder ein Soundcheck, den ich locker 3-4 Mal mit Musik hätte füllen können. So schaffe ich es gerade eben, wenigstens 2 Stücke aus seinem letzten Album Cuckooland unterzubringen. Das erste eben zu Beginn, Just a Bit. Mit diesem Lied beginnt das jetzt im Oktober erschienene neue Robert Wyatt-Album. Robert Wyatt ist Jahrgang 1945, geboren am 28. Januar, das heißt, er ist jetzt knappe 59 Jahre alt. Geboren ist er in Bristol. Die Familie zog während seiner Kindheit 2-mal um, zuerst nach London und schließlich 1955 in die Nähe von Canterbury, wo er auch zur Schule ging und zusammen mit Mitschülern den Kern der späteren sogenannten Canterbury-Szene bildete, mit Bands unter anderem wie Caravan oder Soft Machine. Letztere hatte Wyatt selbst mitbegründet und diese frühe Inkarnation von Soft Machine ist jetzt zu hören, nicht auf einem eigenen Album, sondern als Begleitung auf Syd Barretts Debüt-Solo-Album The Madcap Loves nach seinem Ausstieg bei Pink Floyd. Dieses No Good Trying wurde am 3. Mai 1969 in den Londoner Abbey Road Studios aufgenommen, am Schlagzeug Robert Wyatt. It's no good trying to place your hand where I can't see, because I understand that you're different from me. Yes, I can tell that you can't be what you pretend, and you're rocking backwards and you're rocking towards the red and yellow mane of a stallion. Thank you. but I just can't help thinking that if you were here with me, I'd get all my thoughts in focus and play more excitingly. I would not sing about some passing fad. And if my attempts at rhyming aren't convincing to your ear, then memories betrayed you through the passing of the year. Zuerst No Good Trying, geschrieben und gesungen von Syd Barrett, dem ersten Gitarristen von Pink Floyd, der aber schon im Frühjahr 68 die Gruppe verließ und Anfang 1970 ein erstes Soloalbum herausbrachte, The Madcap Loves. Daraus das Stück No Good Trying, aufgenommen zusammen mit den damals drei Musikern von Soft Machine. Einer von ihnen war Robert Wyatt, Schlagzeuger und auch gelegentlicher Sänger. Die anderen beiden hießen zu der Zeit Mike Rutledge, Keyboards, und Hugh Hopper am Bass. Es ist ziemlich kompliziert und verwirrend, die personelle Situation bei Soft Machine zu beschreiben. Es war eine ständige Fluktuation. David Allen, Kevin Ayers, dazu mal Bläser, dann nur wieder in der Trio-Besetzung. Die Chemie zwischen Schlagzeuger Wyatt und Organist Rutledge stimmte irgendwann überhaupt nicht mehr. Noch zu Soft Machine-Zeit nahm Robert Wyatt ein erstes Soloalbum auf. Ende 1971 gründete er seine eigene Band Matching Mole. Das eben war Oh Caroline aus dem ersten Matching Mole-Album, das 1972 erschien. Zwei gab es von dieser Band. Und gerade als ein drittes in Planung war, geschah dieser verheerende Unfall am 1. Juni 1973, als er aus dem Fenster fiel und seitdem von der Hüfte abwärts gelähmt ist. Später sagt er mal dazu, ich war so betrunken, dass es mir am sinnvollsten erschien, die Party auf diese Weise zu verlassen. Über 6 Monate lag er im Krankenhaus. Während dieser Zeit komponierte er die Stücke seines zweiten Soloalbums Rock Bottom. Das erschien im Sommer 1974 und begann so. My very own. Das Anfangsstück Sea Song aus Rock Bottom, dem Album nach längerer Genesung und viel Zeit im Krankenhaus, in der Robert White noch einmal ganz von vorne anfing, über seine Musik nachzudenken. Rock Bottom gilt gemeinhin als das Robert White Album schlechthin. Richtig Schlagzeug spielen konnte er jetzt nicht mehr. Er saß ja gelähmt im Rollstuhl, konnte also nur noch seine Arme und Hände einsetzen. Das brachte aber auch ganz neue, ungewohnte Arrangements mit sich. Außerdem spielte er jetzt viel mehr Klavier, überhaupt Keyboards. Und dazu natürlich dann die Stimme, die traurigste Stimme der Welt, wie der japanische Musiker Ryuichi Sakamoto einmal fand. Ein Jahr später, 1975, erschien ein weiteres Soloalbum, Ruth is Stranger Than Richard. Auch das mit einigen Gastmusikern wie etwa Fred Frith, Brian Eno, Ivor Cutler, Mongezi Feza. Es hat aber nicht mehr die emotionale Kraft, die Intensität des Vorgängers Rock Bottom. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre hat White musikalisch kaum etwas gemacht. Er beschäftigte sich mehr mit Film, Literatur, Politik, trat auch der Kommunistischen Partei Englands bei. Und erst Anfang der 80er Jahre gab es wieder neue Robert White-Platten. Diesmal auf dem Rough Trade-Label, zum Beispiel seine Version eines Liedes der chilenischen Sängerin Violeta Parra, Arauco. Arauco, tiene una pena, que no la puedo callar. Son injusticias de siglos, que todos ven aplicar. Al sol, por el Wyatt zweimal auf Spanisch, Arauco und danach Yolanda von 1980 und 84. In diese Zeit fiel auch seine Arbeit für einen Film, der sich für die Rechte von Tieren einsetzte. Man kennt die Bilder, wo zum Beispiel kleine Äffchen im Labor gequält werden, um neue Kosmetika zu testen. Der Soundtrack zu diesem Animals-Film von Viktor Schoenfeld erschien 1982 und die ersten knapp 2 Minuten klingen so. Alles von Robert Wyatt. Oh, Nach dem kurzen Ausschnitt aus dem Soundtrack zum Animals-Film war das wieder etwas aus einem regulären Robert Wyatt-Album. Diesmal aus Dondistan von 1991. Durchgängig ein melancholisches, nachdenkliches, eher trauriges Album. Ein ganz typisches Lied daraus eben, The Side of the Wind. Und egal, ob 1991 oder heute, Robert Wyatt-Musik hat wenig zu tun mit dem, was sonst so geschieht in der Popmusik. Hier jetzt mal für seine Verhältnisse etwas richtig Flottes, The Age of Self, mitenthalten auf seinem Album von 1985, Old Rotten Head. People doing frankly well, there's other on the shelf. Zum Ende der ersten Stunde gehen wir weit zurück. Zunächst eben und immer noch zu hören mit einem Ausschnitt aus Wilds Debüt-Solo-Album. Ziemlich frei und regelrecht abgespaced. The End of an Ear, das hat er 1970 zusammen mit Gastmusikern eingespielt, kurz nachdem die Aufnahmen zu Soft Machine Third abgeschlossen waren, bei denen es mal wieder zu ziemlichen Spannungen innerhalb der Gruppe gekommen war. Bis zu Nachrichten jetzt noch etwas aus dem ersten Soft Machine Album, aufgenommen im April 1968 in New York. Ich sagte es vorhin schon, Soft Machine hat im Laufe ihrer Bandgeschichte so viele Umbesetzungen und dementsprechend klingt die Musik jeweils ganz unterschiedlich. Wer etwa das Album Soft Machine 7 im Ohr hat, wundert sich vielleicht über Soft Machine 1, aber das war eben die Zeit, wo Robert White da Schlagzeug gespielt und gesungen hat. Und um den geht es schließlich heute im Soundcheck und das noch bis 3 Uhr. Flat like happiness that becomes